Konin, Zentralpolen, September 1944. Schneller! Er war einem hageren kleinen Mann in abgetragener Kleidung gefolgt, der niederträchtig genug schien, ein paar seiner Landsleute zu verraten. Sie verstecken sich in der Kirche. Aber in der Kirche haben wir jeden Winkel durchsucht. Dort war niemand. Der Pole sagte nichts weiter, zuckte nur mit den Schultern, als wolle er sagen, es ist nicht meine Schuld, dass ihr sie nicht gefunden habt. Er war sich gewiss, dass der Deutsche ihm weiter folgen würde, weil Aussicht auf noch mehr Juden bestand. Vielleicht sogar Frauen. Der Deutsche wusste, dass der Klang seiner Schritte von unzähligen Ohren verfolgt wurde. Während ihre Besitzer schweigend verharren, als könne sie die Bewegungslosigkeit vor meinem Zugriff retten. Er genoss das Gefühl der Macht und noch mehr genoss er die Gewohnheit dieses Genusses. Königreich der Dämmerung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Stephen Uli. Erster Teil. Der Schlächter von Turzk. 2 Jahre zuvor, als er nach Polen gekommen war, hatte ihn die unvermittelte Bestätigung seiner Überlegenheit verwirrt und verunsichert. Gleich am ersten Tag hatte ihn Oberstummbannführer Ranzner nach Turzk mitgenommen. Wir werden ein Exempel statuieren. Ranzner erklärte ihm während der Fahrt seine zukünftigen Aufgaben. Sie werden Judenverstecke finden. Wie Sie das machen, ist mir ganz gleich. Aber Sie müssen alle finden. Ein einziges Versteck, das Sie nicht finden, kann die Brut einer neuen Pest bergen. Denken Sie immer daran. Ein einziges Versteck. Der schmächtige Pole, der vor ihm herging, hatte den Kopf zwischen die Schultern gezogen. Die Revers seiner verschlissenen Lederjacke hielt er mit der linken Hand zusammen, um sich vor dem kalten Nieselregen zu schützen. Wir sind gleich da. Dieser Pole ist das hinreichende Mittel zu einem notwendigen Zweck. Nicht mehr und nicht weniger. Er wird alles tun, um am Leben zu bleiben. So wie damals, im ersten Kriegsjahr, als die Juden von Turzk vor ihm singend durch die Bänke ihrer Synagoge gekrochen waren, während man ihnen die nackten Ärsche blutig peitschte. Selbst die Ausführung des perversesten Befehls enthält für sie noch die Verheißung des Lebens. Hier lang. Ja. Zum ersten Mal, seit sie aus dem Lager losgegangen waren, hatte er das Gefühl von Leichtsinn. Leise, damit der Pole vor ihm nichts bemerkte, zog er seine Pistole aus dem Halfter. Neben ihnen öffnete sich eine kleine, knarrende Haustür. Eine junge Frau trat heraus. Kopf und Körper waren in schwarze Tücher gehüllt. Wie viele könnte man unmöglich sagen. Es schienen unendlich viele zu sein, denn ihre Körperformen verschwammen vollständig unter der Kleidung. Allein ihr Gesicht war zu sehen und der Blick ihrer braunen Augen schien ihn geradewegs durchbohren zu wollen. Das ist Margarete Eisenstein. Karl Treitz? Unter einem der vielen schwarzen Tücher erschienen jetzt 2 Hände, die sich um ein Ungetüm von Revolver klammerten. So alt wie er aussieht, muss er noch aus dem letzten Jahrhundert stammen. Als sie mit beiden Daumen den Hahn spannte, verzog sie das Gesicht zu einer Grimasse. Ja. Die Waffe muss auch recht schwergängig sein. Die Pistole in seiner eigenen Hand hatte er vollkommen vergessen. Er spürte nicht mehr ihr Gewicht, nur noch das Gewicht in den Händen der jungen Frau. Sie ist fast noch ein Mädchen. Als der Schuss donnernd an seine Trommelfelle fuhr, wurde der Deutsche nach links herumgerissen und stand plötzlich genau vor dem Polen. Er wollte die Pistole hochreißen und den Polen töten, aber stattdessen fiel sein Arm herab und gaben seine Finger die Pistole frei. Macht nichts. Ich habe sie ohnehin nicht entzündet. Ein 2. Schuss riss ihn von den Füßen. Zuerst gegen die Hauswand hinter ihm, dann auf das kalte, nasse Pflaster. Er lag auf dem Rücken und sah, wie sich das Mädchen über ihn beugte. Regentropfen oder vielleicht auch Tränen laufen ihr über die Wangen. Wo waren er sah ihr dabei zu, wie sie etwas sagte, das er nicht verstand. Wie sie die Lippen schürzte und ihm ins Gesicht spie, wie der Pole sie hochriss und davonzerrte. Regentropfen. Er sah durch den dunkelgrauen Spalt zwischen 2 schwarzen Giebeln direkt in den Himmel. Immer weiter, bis der Spalt schwarz wurde und die Tropfen weiß. Vorsichtig, du verschmutzt hier doch alles. Man brachte seinen Leichnam zum Hauptquartier im Rathaus des Örtchens. Als Ranzner den Geruch nach Blut, Erde und Feuchtigkeit durch die Nase einsog, stieg leichter Ekel in ihm auf. Er hatte es zu seinem Privileg gemacht, gefallenen Offizieren eigenhändig die Augen zu schließen. Sie sind doch alle wie meine eigenen Söhne. Trotzdem kostete es ihn jedes Mal Überwindung. Wenn sie tot sind, hören sie auf, etwas zu sein. Sind nur noch eine düstere Ermahnung des Nichts an das Leben. Ohne Stolz und Würde. Sinnloses Fleisch, das schon jetzt stinkt wie Gummi. Oder wie manche Frauen. Eigenartig. Ranzner blickte dem Toten jetzt aus nächster Nähe in die Augen. Treitz? Sturmbahnführer Treitz? Karl Treitz? Sind Sie noch da? Wenn Sie noch da sind, befehle ich Ihnen, mir ein Zeichen zu geben. Haben Sie gehört? Er blickte ihm wieder in die Augen und genau in diesem Moment glaubte er, ein kurzes Glimmen in der linken Pupille zu sehen. Ist das möglich? Er hatte dieses Glimmen schon bei anderen Toten gesehen. Doch er war nie sicher gewesen, ob es nicht ein Produkt seiner Einbildung war. Sturmbahnführer, ich erteile Ihnen hiermit den Befehl, Ihre Mörder zu suchen und zu stellen. Vergessen Sie es nicht. Vergessen Sie nichts. Nachdem Ranzner eine Weile vergeblich auf ein weiteres Zeichen gewartet hatte, streifte er sich einen schwarzen Lederhandschuh über und schloss dem Sturmbahnführer die Augen. Morgen früh will ich in der Gasse, in der man ihn ermordet hat, 37 Polen erschießen lassen. Einen für jedes Lebensjahr des Sturmbahnführers Treitz. Kein Massaker, nur ein symbolischer Akt. Er ließ Treitz wegbringen und befahl Anna, seiner Haushälterin, den Schmutz, der mit dem Leichnam ins Haus getragen worden war, zu beseitigen. Wie Sie befehlen, Herr Obersturmbahnführer. Anna Stirnweiß war eine junge, auffallend große und schmale Erscheinung. Ranzner hatte sie 2 Jahre zuvor bei einer Judenverladung im Berliner Ostbahnhof gesehen. Mein Mädchen für alles. Auf den Knien rutschend wusch Anna den blutgefärbten Schlamm ab. Ranzner beobachtete, wie sich Annas Gesäß unter ihrem schwarzen Rock abzeichnete. Dann wandte er sich um und verließ das Vestibül durch die große hölzerne Flügeltür. Kein Licht in der Dunkelheit. Als sie endlich zu Bewusstsein kam, war es zunächst nur ein Dämmern. Sie ließ sich treiben und fühlte sich fern von allem. Sie erinnerte sich. Er ist tot. Erschossen von einer Frau. Margareta Eisenstein. Polnische Jüdin. Untermensch. Ich? Welches Jahr? Sie wusste es nicht mehr. Wie lange liege ich schon hier? Oh, diese Schmerzen, alles schmerzt. Begraben. Lebendig. Begraben bin ich. Nicht einmal, wenn die Kramers die Dielen anhoben, um ihr Essen zu bringen, sah sie das Tageslicht. Sie lag im Keller, direkt auf der harten, klammen Erde, die nur spärlich mit ein paar Decken ausgekleidet war. Wie gern wäre ich bei Polen untergeschlüpft. Aber es fanden sich ja in der Eile keine, die eine Jüdin aufnehmen wollten. Was willst du? Von Deutschen versteckt werden? Oder von Deutschen umgebracht werden? Etwas anderes gibt es nicht. Sie hatte sich widerwillig den Worten Piotrs gefügt. Doch hatten die Kramers sie gegen ihre Erwartung sehr freundlich aufgenommen. Vor allem Frau Kramer vermittelte Margareta das Gefühl, willkommen zu sein. Warum will ein Teil dieses Volkes mich töten, während ein anderer mich beschützt? Oh, wenn ich nur nicht so viel Zeit zum Grübeln hätte und zum Erinnern. Dieser Deutsche ist in die Gasse gekommen wie ein Lamm zum Pessachfest. Sie hatte hinter der Tür gewartet. Wie vereinbart. Dann hatte sie die Tür geöffnet und auf den Deutschen geschossen. Mit dem uralten Revolver, den Piotr aus der Sakristei gestohlen hatte, nachdem er gesehen hatte, was die Deutschen mit Tadeusz und einer Handvoll anderen Juden gemacht haben. Dieser eine Deutsche hat das Kommando gehabt. Ich bringe ihn dir, Margareta. Das schwöre ich. Und er hatte ihn ihr gebracht. Wie lange ist das her? 4,5 Monate? Ungefähr. Als sie dem Deutschen in der Gasse gegenübergestanden hatte, hatte sie in seine Augen geblickt. Wie ungläubig er dreingeschaut hat, als ihn der erste Schuss traf. Als hätte man ihm überraschend Heimaturlaub gegeben. Er hatte einen schönen Tod. Er wurde erschossen und Schluss. Viel zu kurz. Viel zu schmerzlos für das, was er mit Tadeusz gemacht hat. Mit Tadeusz und den anderen. Margarita hörte Schritte auf der Kellertreppe, dann wartete sie auf den ersten Lichtspalt. Er blendete sie, obwohl er von einer trüben Petroleumlampe kam, die Frau Kramer neben sich auf den Boden gestellt hatte, während sie die Dielenbretter anhob und zur Seite legte. Margarita ließ sich aus dem Loch helfen. Sie war ganz steif vom langen Liegen. Der Keller war so niedrig, dass Margarita sich nicht vollständig aufrichten konnte. Hand in Hand machten sich die beiden Frauen auf einen langsamen Spaziergang durch den Keller. Oh, ich glaube, jetzt geht's. Gut, setzen wir uns. Vom Stehen verrenkst du dir nur den Nacken. Ich habe gestern mit meinem Mann über dich gesprochen. Es ist jetzt alles geklärt. Was? Du bist eine junge, schöne Frau, die ein Kind erwartet. So jemand kann doch nicht in einem Erdloch liegen, wer weiß wie lange. Wir haben beschlossen, dass du ab jetzt den ganzen Keller bewohnen sollst. Aber wenn man mich findet, dann sind wir alle verloren. Nein, sei still, Kind, sei still. Niemand wird dich finden, so Gott will. Wir haben keine andere Wahl, sonst schaffst du es nicht. Ich danke Ihnen, Frau Kramer. Ihnen und Ihrem Mann. Frau Kramer drückte sie fest an sich. Es kann doch nicht... Es kann doch nicht Gottes Wille sein, dass es kein neues Leben mehr geben darf. Das kann doch nicht sein. Mütterchen, nicht weinen. Alles wird gut. Alles wird gut. Anna stand in ihrer Kammer und zog die Kittelschürze aus. Ranzner hatte sie rufen lassen. Der Häuptling will ich sehen. Beeil dich. Jetzt muss ich das Spiel spielen. Ranzners Spiel. Denn er hatte es erfunden. Nur wusste er nicht, dass sie auf ihre Weise mitspielte. Ich darf Ranzner nicht länger warten lassen. Sie hatte sich besser vorbereiten wollen. Aber sie wusste auch, dass ihr Spiel nur funktionierte, wenn der Druck groß genug war. Also verließ sie ihre Kammer und ging durch den langen, schmalen Flur zum großen Treppenhaus. Das Spiel hat begonnen. Am Absatz der Treppe angekommen, wählte sie den rechten Aufgang und stand bald darauf vor der Tür. Herein! Herr Obersturmbannführer, Sie haben gerufen. Obersturmbannführer Josef Ranzner stand da in seiner grauen Uniform und sah sie aus seinem Indianergesicht ausdruckslos an. Das ist seine Lieblingspose. Brav zuckte sie zusammen unter diesem Blick. Das tat sie jedes Mal. Ganz wie eine Hure, die stöhnt, als käme es ihr, damit es ihrem Kunden kommt. Ranzner war ihr Kunde. Sie wusste, was ihn aufgeilte. Angst. Wie bei einer Hure, so gab es auch tief in ihr eine andere Frau, die unerreichbar war und alles beobachtete, was geschah. Berechnend, nur auf den Lohn schielend. Diese Frau hatte einen geheimen Namen und ihr Lohn war Leben. Und noch tiefer verborgen, das hatte Anna erst vor kurzem mit Erleichterung und Schrecken entdeckt, gab es ein kleines Mädchen, das von all dem nichts mitbekam. Es saß auf einer Wiese und pflückte Blumen und lächelte selbstvergessen. Es war 5 Jahre alt und wusste noch nichts von alledem hier. Setz dich dorthin, Anna. Ja. Ranzner wies auf einen Stuhl, der in der Mitte des Raumes stand. Dann stellte er sich hinter sie und fasste sie sanft an den Schultern. Die Hure zuckt unterwürfig zusammen. Die geheime Frau schätzt die Lage ab. Das Mädchen hält inne und wartet. Weißt du, was geschieht, wenn einer von euch einen unserer Soldaten ermordet? Nein, ich weiß es nicht. Oh doch, du weißt es. Du weißt, dass ich dann wütend werde und viele von euch hinrichten lasse. Denn einer von uns ist so viel wert wie 37 von euch. 37? 37 Jahre war Sturmbannführer Treitz alt. Ich werde meinen Männern morgen verkünden, dass 37 von euch sterben werden. Und ich frage mich, ob du nicht mit den anderen unter einer Decke steckst. Nein, bestimmt nicht. Was sollst du auch sonst sagen, Jüdin? Hier steht das Wasser bis zum Hals. Warum hassen sie uns? Ich hasse euch nicht, du kleiner Dummkopf. Ich habe euch nie gehasst. Wenn ich euch hassen würde, dann wäre deine Gegenwart mir unerträglich. Und ich hätte dich schon längst getötet. Weißt du, warum ich dich vielleicht töten lassen muss? Nein. Aus rein taktischen Gründen. Viele andere Offiziere haben auch Jüdinnen, Polinnen oder anderes Kropfzeug. Offiziell darf das natürlich niemand wissen, aber in Wahrheit wissen es alle. Die da oben drücken beide Augen zu, solange wir effizient arbeiten. Aber die Zeiten sind kritisch. Meine Truppe ist nicht mehr die, die sie einmal war. Früher waren wir eine arische Armee, die besten von allen. Gott, was habe ich Jünglinge gesehen in jenen Zeiten. Groß, stark und schön, unerschrocken und klug. Wiedergeburten von Siegfried. Ja, aber heute muss ich eine Horde Ausländer und Verbrecher dazu bewegen, gegen die Russen zu kämpfen. Glaubst du, das ist leicht? Nein. Nein? Du hast recht, Anna. Es ist nicht leicht. Denn wenn ich mit Ausländern, die selbst halbe Untermenschen sind, gegen Untermenschen kämpfe und auch noch eine Jüdin als Hausmädchen anstelle, dann können wir auch gleich aufhören, Leute umzubringen und den ganzen Krieg vergessen. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich aber. Ich habe hier eine kleine Rede vorbereitet und ich möchte, dass du sie dir anhörst. Morgen früh nämlich werde ich zu meinen Männern sprechen. Litauer, Schweden, Ungarn, Holländer. Aber wenigstens einer soll sie verstanden haben. Ranzner verharrte jetzt einen Moment mit geschlossenen Augen und tat so, als konzentrierte er sich. Anna wusste, dass dies in Wahrheit keine Generalprobe für seine Rede war. In Wahrheit galten seine Reden immer nur ihr allein. Mein Freier liebt mich insgeheim, auch wenn er noch so sehr vorgibt, mich zu verachten. Und wie eine Hure zog sie die Verachtung vor, um seiner Liebe zu entgehen. Männer, ihr alle wisst, weshalb wir hier sind. Wir sind auf einer Entlausungsaktion. Das war einer jener Witze, die Ranzner stets am Beginn seiner Reden machte. Er hatte ihr einmal erklärt, dass seine Männer spüren sollten, dass er, Ranzner, niemals nervös war, ganz gleich, wie nah die Russen waren. Ohne es zu ahnen, hatte Ranzner Anna so neue Hoffnung gegeben. Die Russen sind nah. Aber wie Läuse nun einmal sind, verstecken sie sich überall zu dem einzigen Zweck, ihrer gerechten Ausrottung zu entgehen. Und manchmal, Freunde, fallen sie über einen von uns her, wenn er friedlich und unaufmerksam ist. Denn das ist die einzige Art, wie sich Läuse trauen, über Menschen herzufallen. Anna wusste, dass es Ranzner mit seiner wenig originellen Metaphorik einzig und allein darum ging, sie zu treffen. Sie verstand und gehorchte. Wenn ihn das glücklich macht. Wie eine Hure verspürte sie irgendwo tief in sich nichts als Mitleid für ihren Freier. Mitleid und Abscheu. Die jüdischen Ratten haben einen der edelsten in unseren Reihen barbarisch hingeschlachtet. Wir aber werden ein Exempel statuieren und allen in dieser Stadt zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Wer hier das Sagen hat. Wer hier über Leben und Tod entscheidet. Eines Tages wird er mich wirklich mit vor ein Exekutionskommando stellen lassen. Er wird mich eher töten lassen, als sich seine Liebe einzugestehen. Der von den Juden geleistete Widerstand kann nur durch energischen, unermüdlichen Tag- und Nachteinsatz unserer Stoßtrupps gebrochen werden. Äußerste Wachsamkeit ist geboten. Es geht um die totale Vernichtung der jüdischen Untermenschen. Das kann nicht deutlich genug gesagt werden. Jetzt sah er sie aus lauernden Augen an, wie ein Wolf, der nach einer Gelegenheit suchte, sie anzufallen und aufzufressen. Sturmanführer Treitz ist als ein arischer Held gestorben. Und mehr noch, als ein Held der SS, der rassischen Führung unseres geliebten Vaterlandes. Die schwarze Sonne leuchtet ihm nun heim, aber Karl Treitz wird wiederkehren und Rache üben. Weißt du, was die schwarze Sonne ist, Anna? Nein. Die schwarze Sonne. Der Sturmbannführer, den ihr ermordet habt, er wird zurückkehren Und er wird sich erinnern. An mich, an dich und an seine Mörder. Er wird sich rächen. Glaubst du das? Nein. Natürlich nicht. Denn dann müsstest du einsehen, dass ihr uns niemals loswerdet. Wenn wir doch alle zurückkehren, warum wollen die Deutschen uns vernichten? Aber wer sagt denn, dass ihr alle... Geh jetzt. Die Probe ist vorbei. Anna erhob sich langsam und mechanisch. Sie verließ den Raum und schloss die Tür. Erst als sie die Treppe hinunterstieg, um zu ihrer Kammer zu gelangen, begriff sie, was geschehen war. Hansner hat Angst vor dem Tod. Er hat es mir gerade gebeichtet und ist dann bereut. Er muss sehr viel Angst vor dem Tod haben, wenn er sich an die absurde Hoffnung einer schwarzen Sonne klammert. Plötzlich fühlte Anna sich hintergangen. 2 Jahre lang habe ich geglaubt, er sei wirklich der Unmensch, den nichts Normales rühren kann, der keine Schwäche hat, weil seine Härte ihn vor allem schützt. Das ist die Grundlage unseres Spiels und meine Überlebensgarantie. Nun aber war es anders gekommen. Ranzner hatte ihre stille Übereinkunft gebrochen, weil er zu schwach war. Er ist nichts als ein ängstlicher Schauspieler, der sich an sein Leben klammert. Wie ich selbst mich an das Leben klammere. Wie kann ich mich davor schützen? Der Winter wird sehr kalt werden, das spürt man. In den letzten Wochen vor Margaritas Niederkunft wurden die Lebensmittel knapper. Sie hatte unentwegt Hunger, aber es gab nicht genug. Es kann nicht sein, dass wir beide hungern müssen, nur um eine Fremde und ihren zukünftigen Balg durchzufüttern. Aber sie ist doch keine Fremde mehr. Als die ersten Wehen einsetzten, verließ Herr Kramer eilig die Stube und drehte eine Runde auf dem Hof. Unter seinen Stiefeln knirschte der Schnee. Parasiten. Das war so ein Wort, das ihm immer wieder durch den Kopf ging, seit Margarita zu ihnen gekommen war. Schwanger. Trächtig. Ratten. Ratten vermehren sich überall. Man kann sie nicht ausrotten. Herr Kramer fühlte einen seltsamen, unfassbaren Schmerz. Er sah sich auf einem schmalen Grat stehen und ahnte, dass er ohne die unbeirrbare Menschenliebe seiner Frau, die er in schlechteren Augenblicken Gutgläubigkeit oder Naivität nannte, fallen konnte. Vielleicht schon längst gefallen wäre. Obwohl die Küche nicht besonders geheizt war, bildete sich sofort ein schimmernder Schweißfilm auf Margaritas Gesicht. Sie versuchte, sich abzulenken. Thomas! Sie sah die Gestalt ihrer toten Liebe wie ein Postkartenmotiv. Es ist alles seine Schuld. Er hat mir das zugefügt. Jetzt ist er tot. Warum habe ich mich nur darauf eingelassen? Ah. Die Wehen kamen immer häufiger und stärker. Margarita lag auf dem Boden. Sie fühlte ihren Körper wie einen Fremden, der ihr Dinge zufügte, die sie nicht erwartet hatte. Wie beim Sterben. Liebe Kleine, du hast noch nie ein Kind zur Welt gebracht. Und dein Körper weiß nicht, was mit ihm geschieht. Aber er wird es schon tun, er wird es schon tun. Eine neue, besonders heftige Wehe ließ Margarita aufschreien. Du musst fester pressen! Ah, fester! Ich kann nicht mehr! Doch, du hast die Kraft, du dummes Huhn! Mach deine Augen auf und bring endlich dein Kind zur Welt! Draußen stand Herr Kramer wieder vor der niedrigen Holztür, die zur Stube führte, an der er heute Nacht schon unzählige Male vorbeigekommen war. Der Wind hatte sich gelegt, es fiel kein Schnee mehr und die weiße Landschaft lag kühl in einem unwirklichen Licht. Von Osten her dröhnten dumpf die Frontgefechte. Als das Schreien des Babys durch die Winterlandschaft hallte, entdeckte Kramer den Lastkraftwagen der Schutzstaffel, der sich den Feldweg zu ihnen durch den Schnee pflückte. Im Schlepptau einen Kübelwagen. Oh Gott. Er stieß die schwere Tür zur Kammer auf. Die SS kommt hierher. Sie wollen mich bestimmt zum Volkssturm abkommandieren. Margarita muss in den Keller mit dem Kind. Was? Das werden die beiden nicht überleben. Frau Kramer hielt ein kleines, blutiges Stück Mensch in den Händen, dessen dünnes Stimmchen kaum zu hören war. Gut. Durch den Schnee brauchen die bestimmt noch 5 Minuten. Ich packe rasch das Nötigste und erwarte sie draußen. Dann haben sie keinen Anlass, hereinzukommen. Ja, das wäre unsere Rettung. Musik Ich bin nie ein Judenhasser gewesen. Tatsächlich war ihre Verfolgung und Vernichtung stets nur ein Mittel gewesen, das seine Karriere beförderte. Und seine Karriere war stets nur ein Mittel gewesen, das seiner Selbstachtung diente. Er redete sich gerne ein, dass er genau deshalb, weil er eben kein Judenhasser war, hatte anständig bleiben können. In der Art, die der Reichsführer SS meinte. Anständig inmitten der Schlachtereien. Der Staudenauslese, wie es heißt. Des Kampfes gegen den jüdisch-freimaurerisch-bolschewistischen Untermenschen. Anständig bei der erbarmungslosen Menschenhatz? Den ständigen Tötungen? Den notwendigen Züchtigungen? Seit gestern Abend ist alles anders. Seit gestern Abend hasste er. Anna. Sie hatte ihn lächerlich gemacht. Dafür wird sie büßen. Das hätte ich auch erreicht, wenn ich jeden Winkel nach Juden durchsuchen lasse und mein eigenes Haus nicht sauber halte. Zunächst aber würden andere für sie büßen. Jetzt gilt es, den Hass zu überwinden und zu einer reineren Quelle der Vergeltung zu gelangen. Dorthin, wo keine Gefühle mehr sind, die mich zurückweichen oder vorschnell handeln lassen. Erst dann würde er Anna töten, wenn dieser Augenblick gekommen wäre. Der Russe kommt. Wir müssen das Städtchen räumen. Alle nach Posen. Das ist die Parole des Reichsführers SS. Posen soll zur Festung gemacht und bis zum letzten Blutstropfen verteidigt werden. Das ist der Endkampf, der auf uns alle wartet. Ganz gleich, wie er ausgeht. Ein gutes Ende. In diesem Augenblick wurde die Tür zu seinem Büro geöffnet. Anna trat in die Mitte des Raums. Er musterte sie, ohne ein Wort zu ihr zu sagen. Sie ist so schlank und schön. Sie stand da, hielt Kopf und Blick gesenkt und das nötigte ihn, sich zu nähern, denn sie sollte ihm in die Augen sehen. Sein wippendes Knie, der durchgedrückte Rücken, seine verkrampften Nackenmuskeln. Er ist angespannter als sonst. Wie seltsam war es, dass Ranzners Körper ihr immer vertrauter geworden war im Laufe der Zeit. Als gäbe es eine Komplizenschaft zwischen ihnen, von der Ranzner selbst nichts wusste. Heute wird er sich entscheiden. Mit dem Zeigefinger hob er ihr Kinn. Sie schlug die Augen auf und sah ihn direkt an. Die Pistole. Es ist alles gesagt. Ich muss dem jetzt ein Ende machen. Ohne Wehmut. Stattdessen küsste er sie. Zog sie ganz nah an sich heran, bis die beiden Körper gegeneinander stießen. Anna. Anna wehrte sich nicht. Sie verschloss ihren Mund nicht, als er sie küsste. Mit seinen schmalen, harten Lippen. Sie sah in sich das kleine Mädchen von der Wiese aufspringen und mit großen Augen herüberschauen. Sie sah die Frau mit geheimem Namen näher kommen. Ganz nah. Ranzner riss ihr die Kleider vom Leib und zerrte sie auf den Divan. Als Ranzner mit den schnellen Bewegungen eines Mannes, der nichts als die Selbstbefriedigung kannte, in sie eindrang, fühlte sie sich im Schmerz mit allen Frauen vereint, die Gleiches erleiden. Vereint zu einem einzigen Schmerz. Anna suchte tief in ihrem Innern nach einem Zufluchtsort. Doch es war, als hätte Ranzners Invasion alles hinweggefegt. Alle Schutzwälle, alle Märchenwiesen, alle geheimen Kammern. Jetzt ist es wahr geworden. Endlich war Ranzner fertig. Mit geschlossenen Augen brach er über ihr zusammen. Sein Gewicht erdrückte sie. Doch mit einem Mal sprang er auf, so schnell, dass Anna zusammenzuckte. Er sprang auf und wandte sich ab. Sie sah Ranzner an und rechnete damit, dass er sie nun doch noch töten würde. Sie empfand keine Furcht mehr. Kein Heimweh nach der verlorenen Kindheit. Keine Hoffnung, heil zu entkommen. Ich habe alles gehabt. Das ganze Leben. Sogar die Liebe ist ganz am Ende noch zu mir gekommen. In der überraschendsten aller Gestalten. Doch Ranzner verließ seine Gemächer, ohne sich noch einmal umzuschauen oder ein Wort zu sagen. Am 21. Januar war zunächst alles ruhig. Es hatte nicht mehr geschneit, es war noch kälter geworden. Die beiden Frauen schliefen und zwischen ihnen schlief ein 3 Monate altes Baby, Lisa. Sie schlief zwischen ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Aber natürlich dachte Lisa noch nicht in solchen Begriffen. Lisa kannte den Namen ihrer Mutter noch nicht. Und wenn sie ihn kannte, so konnte sie ihn zumindest noch nicht verraten. Und das war gut so. Denn sie hätte womöglich Margarita gesagt. Aber die gab es nicht. Es gab nur Maria Kramer. Und so waren sie also drei Generationen, die in einem Bett schliefen, weil es keinen Mann im Haus mehr gab. Wenigstens eine Umarmung. Aber nicht mal ein letzter Blick. Herr Kramer hatte mit seinem eiligen Aufbruch Margarita und ihr Neugeborenes geschützt. So war Frau Kramer unter dem Donnergrollen der nahenden Front zur Großmutter geworden. Es wird schon alles gut gehen. Sicher hat der Spuk bald ein Ende. Ein paar Wochen nach Lisas Geburt tauchte um die Mittagszeit ein Panzerspielwagen der Wehrmacht am Horizont auf. Klein wie ein Insekt und kämpfte sich allmählich näher. Soll ich in den Keller mit dem Kind? Nein. Leg dich ins Bett und tu, als ob du schläfst. Und lass mich mit ihnen reden. Es dauerte eine Weile, bis der Panzerspielwagen vor dem Bauernhaus der Kramers zum Stehen kam. Aus einer Luke krabbelten nacheinander zwei Männer heraus, dick vermummt gegen die Kälte, sodass Frau Kramer ihre Gesichter nicht sehen konnte. Frau Kramer wartete, bis die beiden Männer anklopften. Erst dann öffnete sie die Tür, einen Spalt breit. Familie Kramer? Was davon übrig geblieben ist. Wilhelm Kramer, geboren 1898, hat sich umgehend zum Volkssturm zu melden. Die landwirtschaftliche Produktion im Warteland wird nicht mehr als kriegswichtig eingestuft. Was? Die SS hat ihn doch schon vor einem Monat mitgenommen. Nicht das erste Mal, dass die uns zuvorkommen. Sie können hier nicht bleiben, Frau Kramer. Die Russen werden hier bald alles überrennen. Sind Sie allein? Doch ehe sie antworten konnte, begann Lisa im Schlafzimmer zu weinen. Wer ist das? So kam es, dass aus Margarita Esenstein Maria Kramer wurde. Geboren am 15. April 1925 in Ostra, südliches Buchenland. Als zweites Kind der Eheleute Martha und Wilhelm Kramer, Angehörige der volksdeutschen Minderheit in Rumänien. Umgesiedelt zum Zweck der Germanisierung des Reichsgaus Warteland, Mutter von Lisa Kramer, uneheliches Kind, weil der Vater an der Front gefallen war, bevor die Eltern heiraten konnten. Genau so ist es gewesen. Frau Kramer holte Ausweise hervor und Einbürgerungsurkunden. Na, Lisas Dokumente werden wir natürlich nachreichen. Aber der Schnee, die Kälte und die Männer, die fort sind und nicht mehr helfen können, haben uns Frauen hier festgesetzt. Und das Reich hat sich hier auch nicht blicken lassen. Außer in Gestalt von Soldaten, die noch mehr Männer haben wollen. Für einen Krieg, um den ich nicht gebeten habe und dem ich alles geopfert habe, was ich liebte. Die beiden Männer sahen betreten drein, als sie gingen. Frau Kramer sah ihnen lange nach, als sie mit ihrem Panzerspähwagen weiterfuhren zum nächsten Bauernhof. Warum hast du mir nie von deiner Tochter erzählt? Ach, mein liebes Kind. Manche Menschen gehen den einen Weg. Andere gehen einen anderen. Hat je eine Bäuerin eine Königin zur Welt gebracht? Ja, meine Liebe, ich habe das getan. Und es war überhaupt nicht meine Absicht, gewiss nicht. So ähnlich muss es der Gottesmutter mit dem Jesuskind ergangen sein. Klug dahergeredet hat er, aber Möbel bauen wollte er nicht. Und so schlimm ist das nicht. Jungen sind anders, das weiß eine Frau und Mutter. Sie erwartet von ihm, dass er wild ist und nicht auf sie hört. Sie liebt ihn sogar dafür. Maria. Maria war die Einzige, die froh war, dass wir hierher kamen. Mein Gott, eine Völkerwanderung war das. Mit Planwagen karrten sie uns und andere Familien übers Land. Und als wir endlich da waren... Mütterchen, nicht weinen. Nicht weinen. Margarita dachte an Tomasz, ihren Tomasz, die ihr jetzt nur noch wie ein schöner Traum aus einer anderen Zeit erschien. All diese Menschen mussten wohl sterben, damit dieses Kind zur Welt kommen konnte. Als seien sie alle in dieses neue Leben geflossen. Sogar der deutsche Offizier, den ich erschossen habe. Am 21. Januar war es mit dem Frieden vorbei. Vor der Tür stand eine großgewachsene Gestalt neben einem Pferd. Ich reite alle Höfe ab, die von dem Räumungsbefehl nichts mitbekommen haben. Es war der Pfarrer, ein junger Mann, dessen Haar früh ergraut war. Sie evakuieren nur die Städte. Ihr müsst heute noch fort. Nehmt nur das Nötigste mit. Geht genau nach Westen. Eine Stunde später trieben die beiden Frauen die Kuh, die vor den Karren gespannt war, vor die Haustür und luden alles auf. Das meiste war Proviant. Für sie selbst, für die Kuh und für die vier Hühner, die sie in Käfige gesteckt hatten. Der Rest war Kleidung und Feuerholz. Wollen wir das hier auch mitnehmen? Keine Möbel. Maria wickelte ihr Kind in dicke Schichten. Wickelte immer noch eine weitere Schicht herum, bis ihr Frau Kramer Einhalt gebot. Sie muss an deinem Körper sein, sonst erfriert sie. Da wickelte Maria sie wieder aus und band sie sich auf die nackte Haut, den Kopf zwischen ihren Brüsten. Dann zog sie so viel Kleidung darüber, dass man nichts mehr von Lisa sah. Der Kanonendonner klingt so laut, als wären die Russen schon im Wald hinter dem Haus. Maria setzte sich auf den Karren und Frau Kramer stapfte mit der Kuh am Seil los. Sie blickten nicht zurück, als das Bauernhaus hinter ihnen allmählich kleiner wurde. Er hat mich also am Leben gelassen. Fluch oder Gnade? Anna wusch sich hastig an Ransners Waschschüssel, zog ihre Sachen über, rannte in ihre Kammer und streifte den Wintermantel mit dem gelben Stern auf der linken Brust über, in dessen Mitte in hebräisch anmutenden Lettern das Wort Jude geschrieben stand. Sie besaß keine Kopfbedeckung, keine Handschuhe, keine Winterstiefel. Von überall strömten die Menschen Richtung Westen, auf der Flucht vor der herannahenden Roten Armee. Vereinzelt waren auch Juden darunter, die der neuen Freiheit nicht trauten und Angst vor Pogromen durch die Polen hatten. Anna schloss sich einer solchen Gruppe an. Bald zählten sie an die 200 Menschen. So verließen die Juden einst auch Ägypten. Dies ist also unser Weg ins gelobte Land. Welches auch immer. Die Lastwagen haben der amerikanischen Infanterie gehört. Aber das ist schon eine Weile her. Wir durften uns am Wagenpark verschiedener US-Einheiten bedienen. Der Mann trug die Uniform eines britischen Offiziers. Er hieß Peretz. In dieser Uniform war er nach Europa gekommen. Zusammen mit 30.000 anderen Juden aus Palästina hatte er gegen die Nazis in Italien gekämpft. Ein versteckter Jude verhält sich nicht anders als ein versteckter Nazi. Peretz führte seine Kolonne zielsicher zu einem Wald, etwa 10 Kilometer östlich von Tulce. Er packte seine alte Wehrmacht-Flüsteltüte, einen großen grünen Trichter aus Blech, der ziemlich zerkratzt war. Er hatte ihn einem deutschen Soldaten abgenommen, nachdem er ihn erschossen hat. Hier spricht Peretz Safati von der jüdischen Fluchthilfeorganisation Bricha. Wir sind da, um Sie in Sicherheit zu bringen. Bitte, kommen Sie heraus. Wir bringen Sie weg von hier. Dann wartete er. Peretz wusste, dass immer einer dabei war, der das Risiko einging. Die Hassadüre. Eine Frau löste sich aus dem Schatten der Bäume und kam durch das schmale Feld zwischen Waldrand und Landstraße auf ihn zu. Nicht schießen! Peretz blickte in ein Gesicht ohne Furcht. Augenblicklich nahmen ihn die Schönheit ihrer Züge und die seltsame Energie, die von der Frau ausging, gefangen. Es sind noch mehr Menschen im Wald? Ich weiß nicht, ob wir alle in die Lastwagen passen. Ich probier's noch mal. Er rief erneut seinen Text in den Wald. Diesmal kam mehr Bewegung in die Schatten der Bäume. Nach und nach traten die Menschen aus dem Wald. Schweigend standen sie auf der Landstraße und schauten erwartungsvoll in die Gesichter der Fluchthelfer. Tja, das wird nicht bequem, aber wir schaffen das. Stunden vergingen, ehe die Lastwagen mit ihrer zahllosen Fracht über die letzte Demarkationsgrenze rollten und im amerikanischen Sektor von Berlin angekommen waren. Ermattet von der unbequemen Reise kamen die meisten mit unsicheren Schritten die Rampe herunter, wo Peretz und seine Männer sie erwarteten. Benommen von der plötzlichen Helligkeit des Sonnenlichts taumelte auch Anna einen Moment. Halten Sie sie fest. Aber Peretz fasste sie, bevor sie fiel. Wo sind wir? In Zehlendorf. Das ist ein allgemeines Flüchtlingslager. Hier sind befreite Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und viele KZ-Überlebende. Sie werden alle eine Weile hier bleiben, bis es weitergeht. Anna nickte, wandte sich ab und folgte dem langsamen Strom der Menschen, die zum Tor des spärlich beleuchteten Flüchtlingslagers strebten. Peretz sah ihr nach mit einem Gefühl der endgültigen Niederlage. Lübeck, April 1954. Es klingelte an der Wohnungstür. Lisa öffnete. Vor ihr stand eine Frau und schaute sie verblüfft an. Die Frau war stark geschminkt, ihre Kleider wirkten teuer, aber verschlissen. Sie stand auf hochhackigen Schuhen, in der Hand hielt sie eine Rarität, ein echtes Ledertäschchen. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Maria Kramer. Lisa starrte die Frau an. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich heiße Lisa. Ich bin 9 Jahre alt und die Enkelin... Lisa? Doch ehe sie aussprechen Oma. Konnte, kam Frau Kramer, die in der Küche gekocht Lisa hatte und sich wunderte, warum Lisa so lange an der Tür stand und schob das Mädchen zurück in den Flur. Sie wünschen? Mutter. Tut mir leid, Sie irren sich. Frau Kramer ergriff die Türklinke und wollte die Tür schließen. Aber die andere stellte hastig einen Fuß auf die Schwelle. Mutter, bitte, ich bin's. Maria, erkennst du mich denn nicht? Nein, Maria Kramer ist tot. Sie suchen jemand anderes. Bitte gehen Sie jetzt. Mutter. Frau Kramer drückte die Tür mit aller Macht zu. Mutter, bitte. Mutter. Von draußen hörten sie ein Schluchzen, das nach einer Weile leiser wurde und schließlich ganz aufhörte. Wer war die Frau Oma? Ach, das muss eine Verrückte sein. Bestimmt hat sie im Krieg ihre Eltern verloren. Aber woher wusste sie, dass Mama Maria hieß? Ich weiß es nicht, Liebes. Vielleicht hat sie die Nachbarn gefragt oder sie kennt jemanden, der deine Mama kannte. Oma, deshalb musst du doch nicht weinen. Das tue ich doch nur, weil ich an deine Mama denken muss. Displaced Persons Lager, Berlin-Düppel, Juli 1945. Anna lag auf dem Rücken und sah in Josef Ranzners Gesicht. Es war dunkel. Der Mann über ihr keuchte und stöhnte leise. Er starrt mich an, als habe er mich noch nie gesehen. Anna starrte zurück. Doch jetzt veränderte sich sein Gesicht. Die vorgewölbte Stirn, die kleinen Augen. Der Mann beugte sich über Anna, biss ihr sanft ins Ohrläppchen, flüsterte atemlose Worte, die sie nicht verstand. Er küsste Anna auf den Mund. Jetzt war er wieder Obersturmbannführer Josef Ranzner mit Adlernase und schmalen Lippen. Ich aber bin Anna. Immer dieselbe Anna und doch nicht. Und doch die andere Anna. Diejenige, die sich hingibt. Peret Safati sank erschöpft auf Annas Leib. Anna suchte mit ihren Augen in der Dunkelheit der Holzbaracke nach Halt. Sie fand die langen Ritzen im Gebälk, die schwach glommen. Draußen schien der Mond und machte eine helle Nacht. Warm ist es und spät. Anna wollte verstehen, warum sie mit Peret Safati geschlafen hatte. Und sie verstand, dass sie es so gewollt hatte, als er es so gewollt hatte. Bin ich nun willenlos? Oder gibt es hinter meinem Willen, das zu wollen, was Peretz will, einen zweiten Willen, der etwas ganz anderes erreichen will? Im Spätherbst 1955 fuhr ein langer Güterzug von Ost nach West. In den Waggons saßen und standen 600 Männer. Sie trugen schlechte Kleidung, sie froren, sie hatten Hunger, aber sie beklagten sich nicht. Und unter den 600 saß ein besonderer Mann, hockte am Boden und rauchte selbstgedrehte Machorka. Im Halbdunkel sah man kaum sein scharfes Profil, seine Adlernase, seine unbeweglichen Gesichtszüge. Wie durch ein Wunder habe ich überlebt. Vielleicht, weil er genügend Angst vor dem Sterben hatte? Auf der Innenseite des linken Oberarms hatte Otto Deckert eine Schussverletzung. Ein Streifschuss hatte die Haut aufgerissen und alles mitgenommen, was dort vielleicht einmal war. Als die Sowjets ihn fragten, ob er von der Waffen-SS sei, weil die nämlich genau an derselben Stelle die Blutgruppe eintätowiert hatten, war Otto Deckert gut vorbereitet. Und anstatt Nein zu sagen, wie tausend andere vor ihm, denen nicht geglaubt worden war, erzählte er ihnen die Wahrheit. Volksdeutsche wie ich haben an eben dieser Stelle die gleiche Tätowierung bekommen, als wir im Sammellager medizinisch untersucht wurden. Er hatte Glück. Der sowjetische Offizier, der ihn verhörte, glaubte ihm. So wie Sie aussehen, hätten die Sie sowieso nicht genommen. Sie sehen ja eher aus wie ein Kirgise. Otto Deckert machte mit. Er war ein höflicher Mensch. Wo waren Sie angesiedelt? Otto Deckert nannte den Namen eines kleinen Städtchens. Er dachte nicht an den, der er einmal gewesen war. Er hatte eine fünfte Herzkammer angelegt und die Vergangenheit dort hineingelegt. Dann hatte er sie verschlossen und den Schlüssel ins Vergessen geworfen. Und das Herz von Otto Deckert schlug weiter, als wäre nichts gewesen. München, August 1945. Peretz war in das von Amerikanern besetzte München gekommen, um von hier aus die Flucht der europäischen Juden neu zu ordnen. Wichtige Leute waren zu dem Treffen geladen. Ephraim Deckel, der von Prag aus das Kommando über die Bliha in ganz Europa übernommen hatte, Asher Ben Nathan, der mit Ephraim Frank nach Wien gekommen war und nun von dort aus die Flucht leitete, und ein gewisser Sali Zewe, der mit seiner zwielichtigen Art eher an einen Gangster als einen Soldaten der Befreiungsarmee erinnerte. Morgenthau drängt Präsident Truman, mehr für die jüdischen Flüchtlinge zu tun. Wegen der bevorstehenden Wahl in Amerika wird ihm Truman sicher nachgeben. Er braucht die Wählerstimmen. Und dann werden in ganz Bayern Flüchtlingslager entstehen. Und deshalb ist München der richtige Ort für die zentrale Kommandostelle. Das zentrale Problem sind die Transporte. Aber mit meinen Kontakten zu den Amerikanern und mit den Kontakten meiner neuen Geschäftspartner zur bayerischen Regierung können wir hier einen entscheidenden Vorteil erringen. Auf diese Weise gehen nämlich ab sofort alle Trucks durch unsere Hände. Wer sind deine Geschäftspartner? Sind es Goim? Besser. Es sind zwei Deutsche, die sich die Finger schmutzig gemacht haben. Nazis? Der eine ist ein lokaler Autohändler, der bis Kriegsende fast 100 Zwangsarbeiter hatte. Der andere ein Bankier mit Parteiabzeichen, der im Hintergrund bleiben muss. Was soll das bringen? Ein Jude, Überlebender der Nazi-KZs, das bin ich, und zwei Mitläufer. Das ist die beste Kombination, die sich für unsere Zwecke denken lässt. Der Jude hat die Kontakte zu den Amerikanern und er ist absolut unverdächtig. Die Nazis haben ihre alten Kontakte. Sie sind hier ehrbare Leute. Und sie haben Geld, das sie unbedingt in dieses Geschäft investieren wollen. Und außerdem haben wir sie auf diese Weise in der Hand, ohne dass sie etwas davon ahnen. Wenn sie mir auf die Schliche kommen, setze ich ihnen die Pistole auf die Brust. Kollaboration oder Knast? Vor dieser Wahl haben die beiden Herren schon einmal gestanden und wir wissen, wie sie sich entschieden haben. Er machte eine effektvolle Pause, blickte die versammelten Agenten nacheinander herausfordernd an. Ja? Die Versammlung gab sich geschlagen. Es wurde beschlossen, eine GmbH nach deutschem Recht mit dem Namen Bavarian Truck Company zu gründen. Ephraim Frank beschloss die Runde. Dies wird das letzte Mal sein, dass ihr Sally Zewe zu sehen bekommt. In Zukunft werde ich der Einzige sein, der mit ihm Kontakt aufnimmt. Sally hat bereits ein kleines Terrain auf dem Gelände der alten Pinakothek hier in München angemietet. Er wird dort eine Baracke mit Werkstatt und Büros errichten lassen. Als Peretz am nächsten Morgen den Interzonenzug bestieg, um nach Berlin zurückzufahren, war er so müde, dass er sofort einschlief und erst aufwachte, als sie durch die sowjetische Zone auf Berlin zufuhren. Die Versammlung hatte die ganze Nacht gedauert. Die Männer hatten versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Sie hatten Informationen und Halbwissen ausgetauscht, über rote Kontrollpunkte, grüne Grenzen gesprochen und immer wieder über Lastwagen, Schiffe, Unterkünfte, falsche Papiere, Visa. Ephraim Frank würde mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland koordinieren müssen. Und Peretz war nur einer von ihnen. Lübeck, Oktober 1955. Die Gefangenen kehren heim. Frau Kramers Augen begannen zu tränen, bevor sie begriff, was dieser Satz bedeutete. Am 7. Oktober standen sie und Lisa früh auf. Es ist doch noch dunkel. Sie machten sich hastig zurecht und hüllten sich in dicke Mäntel. Es ist kalt geworden. Dann verließen sie die Wohnung. Für das große Schild hatte Frau Kramer eine Stofftasche aus einem Tischtuch genäht. Ein wenig Proviant hatten sie auch eingepackt. Sie bestiegen den Triebwagen nach Schwanheide bei Lübeck. Dort nahmen sie den Schnellzug von Berlin nach Hamburg. In Hamburg erreichten sie ihren Anschlusszug, einen D-Zug, der aus Dänemark kam und bis Köln fuhr. In Uelzen stiegen sie ein letztes Mal um und fuhren von dort mit einem blauen Bummelzug nach Friedland. Und wenn er nicht dabei ist? Wenn er nicht dabei ist, dann fahren wir wieder nach Hause. Nach Hause? Ja, nach Hause. Wenn man sonst keinen Ort auf der Welt hat, dann ist der einzige Ort, an dem man zurückkehren kann, das Zuhause. Ganz gleich, was man dabei empfindet. Vielleicht hatte Frau Kramer auch etwas anderes gesagt. Aber Lisa würde es eines Tages so aufschreiben, weil sie nur diese Worte finden würde für das Gefühl, das sie hatte, als sie ihre Großmutter beobachtete, während der Zug nach Friedland fuhr. Dort, auf dem breiten Vorplatz zwischen Bahnhof und Durchgangslager, wartete schon ein riesiger Pulk Frauen, Kinder, Kreise. Bald hielt der erste Zug aus dem Osten. Ein Güterzug, dessen Schiebetüren alle schon halb geöffnet waren. Ein Zug voller Spalten, durch die man in ein Halbdunkel voller Augen spähen konnte. Hälse wurden gereckt, Schilder wurden gehoben. Die Kommentatoren redeten in Mikrofone, aus den Lautsprechern ertönte eine Männerstimme, die nur das Offensichtliche sagte: Sie sind da. Die ersten Männergesichter erschienen zwischen den Schiebetüren, stiegen herab und formten einen Männerstrom und marschierten auf die Frauen und Kinder und Kreise zu, die da warteten und sich Wilhelm reckten. Wilhelm Kramer! Frau Kramer hielt ihr Schild in die Höhe. Ich suche Wilhelm Kramer, geboren in Ostra, südliche Bukowina. Wer weiß von ihm? Doch da gab es ein weiteres Schild, das nach Wilhelm Kramer suchte. Mit noch einer Frau darunter, die jetzt, als die Männer ihrerseits suchten und die Hälse reckten, die Gesichter und die Schilder lasen, versuchte, sich weiter nach vorn zu drängeln. Die beiden Schilder bemerkten einander nicht. Die beiden Frauen darunter hatten nur Augen für die Männer, die an diesem 7. Oktober 1955 im Grenzdurchgangslager Friedland angekommen waren. Nur Lisa sah das andere Schild und erkannte die Frau, die es hielt. Maria, die Frau, die vor unserer Tür gestanden hat. Doch Frau Kramer war nur auf ein Ziel fixiert. Ich muss meinen Mann finden oder wenigstens eine Nachricht von ihm hören. Und wenn er nicht unter den 600 heute ist, kommen nicht noch viel mehr Züge mit viel mehr Heimkehrern? Sollen es nicht 9.626 sein? Gibt es nicht noch mehr Hoffnung? Warum also zusammenbrechen? Warum nicht aufstehen und mit den Achseln zucken und guten Mutes sein? Bis zum nächsten Zug. Lisa hielt Frau Kramer mit ihren Kinderarmen umschlossen, während ihre Großmutter hemmungslos weinte. Und nicht sah, dass nur wenige Meter weiter, mitten im Getümmel derer, die sich gefunden hatten und derer, die ebenso verzweifelt waren wie sie selbst, ihre Tochter stand, die sich ebenso Hoffnung zuredete, die ebenso verzweifelt ihr Schild in die Höhe reckte, nur dass zu ihr ein Mann hintrat. Sie suchen Wilhelm Kramer aus dem Buchenland? Maria drehte den Kopf und blickte in ein fremdes Männergesicht. Ein junger Mann, die Wangen eingefallen. An seiner Seite eine Frau, kaum jünger als er selbst, in Glück und Tränen aufgelöst. Hier. Er streckte ihr einen Brief entgegen. Er wollte, dass sie ihn bekommen. Es tut mir so leid für sie. Lisa sah, wie Maria Kramer, nachdem ein Mann kurz mit ihr gesprochen hatte, etwas wegsteckte und dann fortging. Ohne weiter nachzudenken, ließ Lisa ihre Großmutter los und rannte der Frau nach, die durch die Menge zum Bahnhof ging. Warten Sie! Als Lisa sie endlich erreicht hatte, warten Sie! Griff sie nach Maria Kramers Oberarm. Was? Du! Sind Sie Maria Kramer? Bitte? Die Tochter von Wilhelm Kramer? Ja, das bin ich allerdings. Was willst du von mir? Ihre Mutter ist auch hier. Ich habe keine Mutter mehr. Ich bin gestorben für sie. Nein, das ist nicht wahr. Ihre Mutter braucht sie jetzt. Sie ist da hinten. Maria zögerte. Aber jetzt stand hier dieses schmale, hochgeschossene Mädchen, das ihren Platz eingenommen hatte vor ihr und öffnete eine Tür, die für immer verschlossen schien. Maria fasste sich und folgte Lisa. Hinter den beiden Frauen setzte sich unbemerkt Otto Deckert auf eine freie Bank und wartete auf den nächsten Zug. Er kratzte den Rest Mahorka zusammen, der sich noch in seinem Beutel befand, drehte sich eine Zigarette, zündete sie an und rauchte. Otto Deckert war zufrieden mit dem Verlauf seiner Ankunft in Westdeutschland. Ich habe zwar keine Papiere, weil ich ja nicht zur Amtsstelle gehen kann, aber das lässt sich sicher anders regeln. Liebes Tagebuch. Heute habe ich Mamas Schwester kennengelernt. Sie heißt Maria, denn Mama hieß in Wirklichkeit Margarita. Warum hat Oma mich angelogen? Margarita ist auch ein schöner Name, aber ich muss mich wohl erst noch an ihn gewöhnen. Aber ich wollte von der Begegnung von Oma und meiner Tante in Friedland erzählen. Mutter, vielleicht kommt er noch mit dem großen Transport. Er kommt nicht mehr. Maria ist auf Oma zugegangen. Mit dem Brief in der Hand und hat ihn ihr gegeben. Bitte verzeih mir. Nur, wenn du dieses Kind als die Tochter deiner Schwester Margarita annimmst, ja? Versprich es mir. Ich verspreche es dir. Berlin, Prenzlauer Berg, Rüke-Straße, September 1945. Ist nicht alles, was einmal verloren ist, für immer fort? Anna dachte an Josef Ranzner, an den toten Sturmbannführer Treitz, von dem Ranzner geglaubt hatte, dieser werde für seine Rache zurückkehren. Und sie fühlte eine Trauer in sich aufsteigen. Meine Schuld war so lange in meinem Innern eingesperrt. Nun hat sie einen Schlüssel gefunden, um auszubrechen. Sie fühlte sich schuldig im Vergleich zu denen, die im Konzentrationslager so viel mehr erlitten hatten als sie selbst. Bin ich überhaupt fähig, Mutter zu sein? Sie wartete auf Peretz. Peretz ist der Einzige, der bedingungslos an mich glaubt. Ich brauche ihn. Jetzt! Peretz kam am Abend. Sie setzten sich vor das Haus auf die Treppe. Der Mond schien über der Trümmerlandschaft. Bald ist Sperrstunde. Wir haben Geld vom Militärrabbi bekommen. Die amerikanischen Juden spenden reichlich und es kommt endlich bei uns an. Wir können die Fahrer entlassen und eigene Lastwagen kaufen. Das ist gut. Peretz? Ja? Ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, du bist nicht der Vater. Sie hatte Peretz in eine Falle gelockt und spürte, dass er nun darin festsaß. Sie war methodisch vorgegangen und doch war es ihr einfach passiert. Dennoch erklärte es nicht, aus welchem Wissen heraus sie genau diesen Moment gewählt hatte, diesen Abend. Peretz Mund war trocken. Gut, du musst ein Opfer bringen, groß wie das Kind eines anderen, wenn du diese Frau haben willst. Jetzt kannst du beweisen, was in dir steckt. Jetzt ist die Chance da. Greif zu, bevor sie die Hand zurückzieht, die sie ausgestreckt hat. Peretz zögerte. Er ahnte, dass jetzt die Falle zuschnappte und er nicht mehr herauskommen würde. Das ist mir egal. Meinst du das wirklich so, wie du es sagst? Ja, es ist mir egal. Ich liebe dich. Anna umarmte ihn. Wir werden sagen, dass es mein Kind ist. Wenn du willst. Anna umarmte ihn jetzt noch fester. Das muss ja heißen. Ja zur gemeinsamen Sache. Ja zur Versiegelung der einzigen Tür, die uns mit der Welt verbindet. Der Wahrheit über sie selbst. Und was gibt es Besseres, Solideres, Zwingenderes als ein geteiltes Geheimnis? Anna denkt kurz an Josef Ranzner und Sturmbannführer Treitz. Hier ist der Mann, der ein Opfer bringt für dich. Vergiss alles andere. Nimm ihn und versuche, ihn zu lieben. Lübeck, November 1956. Liebes Tagebuch, was sind wir für eine Familie? Seit einem Jahr wohnt Tante Maria nun bei uns. Aber sie bleibt mir eine Fremde. Sie redet kaum mit mir. Sie steht spät auf und kommt spät in der Nacht nach Hause. Oma hat mir erzählt, dass sie früher schon viel gestritten hätten. Tante Maria ist damals einfach aus dem Übergangslager Gunzenhausen abgehauen. Mit einem der SS-Männer, die uns dorthin gebracht hatten aus dem Buchenland. Eines Tages war Tante Maria einfach fort. Wir wurden monatelang dort geprüft, ob wir auch deutsch genug sind. Die Offiziere liefen mit Büchern herum, die voller Zeichnungen von Nasen und Augen und Köpfen waren. Sie hatten komische Messinstrumente dabei. Mit denen wurden alle Volksdeutschen vermessen. Und dann entschieden die Offiziere, ob jemand wirklich deutsch war oder nicht. Als ob man das auf diese Weise herausfinden könnte. Oma hat den linken Arm gehoben und mir eine Tätowierung gezeigt, die sie auf der Innenseite hat. Hier, das ist ein A und daneben, das ist ein B. Und das ist von einem der Ärzte in dem Lager in Gunzenhausen. Als feststand, dass wir Deutsche sind und nicht irgendeine minderwertige Rasse. Ja, da haben sie uns dann unsere Blutgruppe eintätowiert, wie man Vieh brandmarkt. Und deine Tante Maria ist einfach nach Berlin gegangen und hat sich das alles erspart. Oma hat Opas Brief noch immer nicht gelesen. Aber vielleicht hat sie ihn doch gelesen. Und er macht sie so traurig, dass sie nicht darüber reden will. Und deshalb sagt sie einfach, dass sie ihn noch gar nicht gelesen hat. Berlin, Rückestraße, Oktober 1945. Mein liebes, ungeborenes Kind. Wenn dein Vater, falls er dein Vater ist, recht hatte, dann hast du schon einmal gelebt. Und vielleicht bist du ja sogar der Sturmbannführer Treitz, der sich erschießen ließ von einem Polen, als er auf der Jagd nach Juden war. Es geschehe ihm recht, von einer Jüdin wiedergeboren zu werden. Es geschehe ihm recht, sie lieben zu müssen und von ihr geliebt werden zu müssen. Aber die Welt ist groß. Vielleicht kommst du ganz woanders her. und alles, woran du dich erinnerst, erscheint dir angesichts unserer Wirklichkeit wie ein Märchen oder wie ein Traum. Wer weiß? Deine Mutter ist kein fröhlicher Mensch. Das muss ich dir leider sagen. Und ich muss dir noch mehr sagen. Ich muss dir sagen, dass dein Vater vermutlich tot ist und dass er es nicht anders verdient hat. Ich muss dir sagen, dass ich, wenn ich in mich hineinschaue, in einen dunklen Trichter blicke, der keinen Grund zu haben scheint, und dass ich dir deshalb nicht versprechen kann, eine gute Mutter zu sein. Das tut mir sehr leid für dich. Doch wenn du schon einmal gelebt hast, dann hast du dir mich ausgesucht. Dann hast du es so und nicht anders gewollt. Ich muss dir noch etwas sagen. Dein Vater ist nicht dein Vater, sondern ein Fremder. Ich muss dir sagen, dass wir dich belügen werden. Du wirst denken, du weißt alles über dich. Doch niemand, nicht einmal ich, kann dir die Wahrheit sagen. Verzeih, dass ich darüber weine. Verzeih, dass ich dich auf diese Welt bringen werde, die so wenig Freude für dich bereithält. Dein Großvater sagte einmal zu mir, kurz bevor wir getrennt wurden und er und deine Großmutter und meine Geschwister eine Reise ohne Wiederkehr antraten. Kurz nachdem ich deinen Vater kennenlernte, weil er auf mich zeigte und schrie, die da, wie man sich eine Sklavin ausguckt auf dem Markt. Dein Großvater sagte zu mir, mein liebes Kind, das Geheimnis des Lebens liegt darin, sich für das zu entscheiden, was längst unvermeidlich ist. Diese Worte gebe ich nun an dich weiter und hoffe, dass du sie verstehst. Der Tod all derer, die gestorben sind, wer sie auch seien, ist unvermeidlich und ich entscheide mich für ihn, um nicht sterben zu wollen. Dein Vater war unvermeidlich und ich entscheide mich für ihn, um dich zu lieben, mein unvermeidliches Kind, damit du leben kannst. Lübeck, Dezember 1959. Lisa saß auf dem Sofa. Sie hatte den Brief ihres Großvaters gefunden und war gerührt von den Zeilen. 24. Dezember 1945. Lager 7525/7, Prokopjewsk. Frohe Weihnachten, meine liebe Frau. Ich wünschte, wir könnten jetzt zusammen sein. Wir haben kaum etwas zu feiern, außer dass wir am Leben sind. Wenn ich es recht bedenke, dann bin ich ohne dich nur ein halber Mensch und du bist die bessere Hälfte. Ich bin so froh, dass du Margarita damals aufgenommen hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, hätte ich die Entscheidung treffen müssen. Du hast für uns immer das Richtige entschieden. Du hast für uns immer das Richtige entschieden. Dafür danke ich dir, meine Dafür Liebe. Danke ich dir, meine Liebe. Der Brief glitt ihr aus den Händen und Tränen schossen aus ihren Augen, als hätten sie seit Jahren darauf gewartet. Als Frau Kramer nach Hause kam und sie so vorfand, setzte sie sich zu ihr und umarmte ihr Enkelkind. Alles beginnt in Ostra, südliche Bukowina. Erzähl mir alles. Alles. Aber ohne die Lügen. Frau Kramer sprach von ihren Eltern, von ihrem Vater, der gestorben war, als sie selbst noch ein kleines Mädchen gewesen war. Von der Mutter, die den Hof mit eiserner Hand regiert hatte. Von den Geschwistern, die einer nach dem anderen fortgegangen waren, aus Ostra. Frau Kramer erzählte von Wilhelm Kramer, einem Jungen aus der Nachbarschaft, ein schüchterner Kerl. Frau Kramer erzählte von der Hochzeit, vom Tod ihrer Großmutter, von der kranken Mutter, die ein Jahr später auch starb. Sie erzählte davon, wie Wilhelm zu ihr zog, um den Hof zu übernehmen. Damit hatte er gar nicht gerechnet. Er war ja der Jüngere der Kramer-Brüder. Um das Land nicht immer wieder aufzuteilen in Parzellen, erbte nur der Älteste und die anderen blieben und halfen mit oder sie gingen fort. Frau Kramer erzählte von Karls Geburt, von ihrem Sohn, der nie Schickereien gemacht hatte, der so viele Freunde im Dorf gehabt hatte wie kaum ein anderer, den viele Mütter gern zum Schwiegersohn gehabt hätten. Aber Karl hatte nur Sinn für seine Freunde. Die Mädchen waren ihm gleichgültig. Ja, und das blieb auch so, als er größer wurde. Frau Kramer lächelte nicht mehr und erzählte von Maria. Fand kaum die richtigen Worte für dieses Baby, das grundlos zu schreien schien. Für dieses Kleinkind, das nicht schlief, wenn es schlafen sollte. Für dieses Mädchen, das viel zu früh anfing, den Jungen schöne Augen zu machen. Von dieser Jugendlichen, die die Schule schwänzte, um sich mit Männern zu treffen. Und die schließlich keinen Unterschied mehr machte zwischen den Vätern und ihren Söhnen. Irgendwann war das ganze Dorf gegen sie. Und gegen uns natürlich auch. Lisa verstand nun, dass die Lügen ihrer Großmutter nicht nur sie und ihre Mutter betrafen, sondern vieles mehr. Es ist, als hätte sie nur von einer Hälfte eines Bildes gesprochen. Niemals aber von der anderen. Es gab damals ein Büro in Gora-Humora. Die Volksdeutsche Mittelstelle. FOMI nannten die Leute sie. Dorthin fuhren Wilhelm und ich mit dem Ochsenkarren. Morgens hin und abends zurück. Ja, so kam die SS in unser Leben. Frau Kramer erzählte nichts von den mit Brettern vernagelten Geschäften der vielen österreichischen Juden, die es in Gora-Humora gab. Frau Kramer hielt sich an die Familiengeschichte. Maria trieb sich längst in den Nachbardörfern und sogar in Gora-Humora herum. Dass sie nicht eines Tages schwanger nach Hause kam, war das Einzige. Die SS hatte einen Treck zusammengestellt mit lauter Buchenlanddeutschen, die heim ins Reich wollten. Wochenlang fuhren wir durch die Lande. Wochenlang sahen wir zu, wie Maria sich an die SS-Jungen heranmachte. Und die SS-Jungen um unseren Sohn buhlten. Lisa hörte schweigend zu. Sie sah das Gesicht einer Fremden, die ihr vertrauter war als jeder andere Mensch auf der Welt. Im Auffanglager Gunzenhausen in Bayern wurden wir Volksdeutschen in riesige Duschräume gepfercht, zum Zweck der Desinfektion. Während blonde SS-Helferinnen unsere Kleider und Habe mit Zyklon entwesten. Ich wusste nicht einmal, was das bedeutete. Frau Kramer versuchte zu lachen, aber es misslang ihr. Sie erzählte von der großen Turnhalle, in der sie monatelang auf einen Bescheid warteten. Bis wir begriffen, dass die SS uns absichtlich warten ließ, um ihren Vorsprung vor der Wehrmacht auszubauen. Die wiederum keinen Volksdeutschen anwerben durfte, solange der keinen deutschen Pass besaß. Und dann erzählte sie, wie die Kinder sie verließen. Maria ging einfach. Eines Morgens war sie fort mit einem SS-Burschen, der nach Berlin versetzt worden war. Karl kam ein paar Tage später zu ihnen. Mutter? Vater? Ich gehe zur SS. Ich habe es mir reiflich überlegt. Das ist mein Weg. Ich fühle es. Als sie uns alles genommen hatten, ließen sie uns gehen. Sie setzten uns in einen Zug. Der Zug fuhr über Prag und weiter nach Polen, das jetzt Warteland hieß. Und da saßen wir und wussten gar nicht mehr, was wir überhaupt noch dort sollten. Sie erzählte von der Ankunft im Bahnhof von Posen. Von dem schlaksigen SS-Mann, der ihre Sachen in den Lastwagen warf und sie aus der Stadt fuhr und über die Felder zu ihrem Bauernhof. Da stand noch das Frühstück der polnischen Familie. Im Kleiderschrank lagen noch ihre Kleider. Und im Stall schrien zwei Kühe, die nicht gemolken worden waren an jenem Morgen. Wir zogen die Betten ab. Wir spülten das Geschirr und das Besteck. Wir wagten es kaum auszusprechen. Was haben die mit den Besitzern gemacht? Und dann kam der Pfarrer auf dem Motorrad über die Felder gefahren. Er kam herein und zeigte uns den Hof, den wir längst kannten. Aber er sagte nichts über die Vorbesitzer. Wenn Sie etwas brauchen, wenn Sie Hilfe brauchen, dann kommen Sie zu mir. Ich schreibe Ihnen jetzt meine Adresse auf. Und die hat er dann aufgeschrieben und viel zu laut mitgesprochen. Wir haben uns gewundert. Was für ein kauziger Mensch. Aber zwei Tage später verstanden wir ihn besser. Da stand Adam Herschel vor uns und hob die Hände, als hätten wir Pistolen auf ihn gerichtet. Was war das für einer? Ja, das war ein Jude, der sich vor der SS versteckte. Ja, eines Tages, als der Herschel schon fort war, kam der Pfarrer zu uns und beschwor uns, noch einmal zu helfen. Margarita hat einen Deutschen erschossen. Ihretwegen lässt der Statthalter von Konin, Obersturmbannführer Josef Ranzner, 37 polnische Bürger gleich neben der Kirche exekutieren. Genau an der Stelle, wo deine Mutter den Sturmbannführer Treitz erschossen hatte. Aber warum hat sie das getan? Aus Rache für den Tod ihres Bruders Tadeusz und den deines Vaters. Frau Kramer wusste, dass das Mädchen nicht von ihr ablassen würde, bis alles gesagt wäre. Und deshalb erzählte sie ihr von ihrem Zusammenleben mit Margarita. Sie erzählte von dem Loch im Boden, von ihrer Entscheidung, mehr zu wagen, um Margaritas Gesundheit nicht zu gefährden. Immer mehr näherte sie sich. Und als sie von der Geburt erzählt hatte und vom Volkssturm, der ihren Wilhelm mitnahm an die Front, als sie berichtet hatte von ihrer Flucht vom Hof, da waren Frau Kramer und Lisa Eisenstein da angekommen, wo alles angefangen hatte. Deine Mutter, noch geschwächt von der Geburt, und ich gingen nach Westen. Ich musste der Kuh helfen. Sie konnte den Karren nicht allein durch den tiefen Schnee ziehen. Deine Mutter saß auf dem Bock und versuchte, dich vor der Kälte zu schützen. Sie hatte dich vor ihre Brust gebunden und alle Decken, die wir hatten, um sich gewickelt. Als wir endlich die Landstraße erreichten, sahen wir, dass wir nicht allein waren. Die Straße war so voll von Menschen mit Karren, auf denen sie alles transportierten, was sie hatten. Wir mussten uns richtig hineindrängen in die Schlange, um voranzukommen. Zumindest konnte ich endlich ein wenig ausruhen und neben deiner Mutter auf dem Bock sitzen. Plötzlich hieß es, die Russen kommen. Die Menschen gerieten in Panik, versuchten über die Felder zu fliehen, ließen alles zurück. Die Straße war im Nu versperrt und wir steckten mittendrin. Und dann kamen die Russen. Sie kamen mit Spähpanzern und Kübelwagen und Pferdekutschen und zu Fuß. Sie nahmen uns die Kuh weg und sie rissen Margarita vom Karren. Sie musste sich aus den Decken wickeln. Sie lachten und machten Witze, die wir nicht verstanden. Aber als sie dich sahen, hörten sie damit auf und ließen sie in Ruhe. Ich wickelte sie wieder ein und dann gingen wir zu Fuß weiter. Den Karren ließen wir einfach stehen. Es wurde Abend und immer kälter. Wir wollten bis zur Warte kommen und versuchten, ein Schiff Richtung Posen zu nehmen. Aber so weit kamen wir nicht. Als es Nacht wurde, sanken die Temperaturen so tief, dass wir kaum noch weitergehen konnten. Aber wir gingen weiter. Gegen Morgen wollte deine Mutter sich nur noch setzen und ausruhen. Ich sagte ihr, Margarita, wenn du das tust, dann sterbt ihr, du und dein Kind. Das half ein paar Mal, aber irgendwann war sie einfach zu erschöpft. Sie setzte sich auf einen Baumstumpf am Wegesrand und ich konnte nichts tun, Lisa. Ja. Ich war selbst kurz davor zu erfrieren. Ich versuchte, sie hochzuziehen, aber sie blieb einfach sitzen. Frau Kramer hob den Blick und sah Lisa in die Augen. Ich wickelte dich aus und band dich vor meine Brust. Ich nahm alle Decken, die deine Mutter trug, an mich. Nach einem halben Kilometer kam ich an ein Bauernhaus, da lebten Polen. Sie nahmen uns auf, Lisa. Die Polen haben uns gerettet. Eines Tages möchte ich zu Ihnen fahren und mich bedanken. Berlin, 9. November 1945. Eine Woche nach Annas und Perets Hochzeit kam Shimon Sarfati zur Welt. Seine Mutter quälte sich durch 17 Stunden des Gebärens. Ein jüdischer Arzt, Überlebender des Holocaust, war dabei. Drei Krankenschwestern, Überlebende des Holocaust, waren dabei. Peret Sarfati war fort. Er fuhr mit den Lastwagen der Brecha über die nördliche Route nach Stettin. Als Shimon endlich da war, wohin er vielleicht nicht wollte, war er mehr tot als lebendig. Du heißt die Welt nicht willkommen. München-Pulach, Oktober 1955. Ganz schön grün ist es hier. Noch vor nicht allzu langer Zeit hatten wichtige Männer der NSDAP mit ihren Familien die ehemalige Rudolf-Hess-Siedlung bewohnt. Abgeschottet vom Rest der Menschheit haben die hier ein beschauliches Leben geführt. Sie haben die Siedlung in einen Wald hineingebaut, der sie wie ein Schutzschild umgab. Dazu eine hohe Mauer. Hier sollte sich kein Unbefugter Zutritt verschaffen. Otto Deckert hatte viel riskiert, um herzukommen. Ich bin ohne Papiere durch Deutschland gereist. Stets auf der Hut vor Kontrollen. Oft per Anhalter. Viele Kilometer zu Fuß. Ich habe in feuchten Wäldern und Scheunen geschlafen. Aber jetzt sind Sie hier. Der Direktor saß hinter einem breiten, edlen Schreibtisch. Schön und gut, aber ich muss Ihre ganze Geschichte wissen. Und Otto Deckert erzählte von der 11. Armee, vom Russlandfeldzug, vom Rückzug bis nach Posen, von der Verteidigung der Stadt bis zum letzten Blutstropfen, Seite an Seite mit der SS. Und als er gerade ansetzen wollte, um seine Gefangenschaft zu schildern, sagte der Direktor: Wir haben die Tora bewiesen, Deckert. Bitte? Was? Wir haben bezahlt, Deckert. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir haben, indem wir die Juden auf diese ungehobelte, ungeschickte Weise exterminieren wollten, indem wir weite Teile Weißrusslands menschenleer geschossen und gebrannt haben, um Land für uns selbst zu gewinnen oder wenigstens verbrannte Erde zu hinterlassen, genau das Gleiche gegen uns heraufbeschworen. Flucht, Vertreibung, Gefangenschaft, millionenfachen Tod, signifikanten Territorialverlust, ein geplündertes Land. Das ist die Tora. Das Alte Testament. Was sagen Sie dazu? Aber ich sage Ihnen das, damit Sie Ihr eigenes Schicksal in einen höheren Zusammenhang stellen, Deckert. Ich kann hier keine Leute gebrauchen, die nicht begreifen, in welcher Welt sie leben. Es ist eine Welt der Machtblöcke und Ideologien. Sie sind der große Rahmen, in dem sich jedes Einzelschicksal vollzieht, auch Ihres. Ich verstehe noch nicht ganz. Damals haben wir versucht, einen Keil in die bestehende Ordnung zu schlagen, aber wir haben versagt. Oder die bestehende Ordnung war zu stark für uns. Diesmal müssen wir geschickter vorgehen, Deckert. Ja? Ich habe dies alles vorausgesehen. Ich habe im Herbst 1944 vorhergesehen, dass die Westalliierten sich nach unserer Kapitulation gegen die Sowjetunion verbünden würden. Und ich habe dafür gesorgt, dass sie ihre Gründe hatten, es auch wirklich zu tun. Sie? Keiner von denen. Weder die Amis, noch die Engländer und die Franzosen sowieso nicht. Keiner hatte Agenten im Osten. Nur wir. Und seitdem sind wir im Geschäft. Sie haben schon 44? Ich war zu dem Ergebnis gekommen, dass eine dysfunktionale Kommunikation zwischen den Westalliierten und ihrem sowjetischen Partner das beste Mittel ist, einen relevanten Informationsaustausch über gewisse Vorgehensweisen der Wehrmacht im Osten und anderswo in den Hintergrund rücken zu lassen. Außerdem aber hat es sich als die beste Methode erwiesen, die Teilung Deutschlands instabil zu gestalten. Die Waffen, die hier und in der Zone stehen, garantieren uns, dass die Grenze zwischen den beiden Deutschlands nicht selbstverständlich wird. Jetzt verstehe ich langsam. Aber das Wichtigste ist, dass wir im Zentrum des Geschehens bleiben. Und damit sind wir unentbehrlich. Der Tag, an dem wir nicht mehr gebraucht werden, ist der Tag, an dem die Jagd eröffnet wird. Verstehen Sie das, Obersturmbannführer Josef Ranzner? Josef Ranzner erschrak. Seit 11 Jahren hatte er diesen Namen nicht mehr gehört. 11 Jahre lang hatte er geglaubt, alle Spuren, die zu diesem Namen zurückführen könnten, verwischt zu haben. Und nun saß ein Fremder vor ihm und sprach ihn einfach aus. Wir haben alle Heimkehrer fotografiert. Sie sind nicht der Einzige, der mit einem anderen Namen zurückgekommen ist. Wir aber sind die Einzigen, die verhindern können, dass man sie enttarnt. Wir sind die Einzigen, die dafür sorgen können, dass der Mossad und Simon Wiesenthal niemals erfahren, dass Josef Ranzner, der Schlechter von Turzk, der Mann, der Conny in Juden frei gemacht hat, nicht tot ist. Und was wollen Sie dafür? Ich erwarte nichts als unbedingte Treue. Sind Sie dazu bereit? Meine Ehre heißt Treue, erwiderte Josef Ranzner reflexartig. Der Direktor nickte zufrieden. Berlin, Juni 1947. Das Schiff ist schon in Frankreich. Welches Schiff? Euer Schiff. Ist es groß? Das größte, das wir je hatten. Ist es schön? Das schönste, das wir je hatten. Ist es stark? Ja, 4.500 Juden stark wird es sein. Niemals wird ein Schlachtschiff solche Waffen gehabt haben. Waffen aus Leid, Waffen aus Anklage, Waffen aus purem Willen. Der Chef der Prichard sitzt jetzt in München. Er nennt sich Ernst Caro. Er wird uns das Startzeichen geben. Dann wird es schnell gehen. Wo werden wir das Schiff besteigen? In Marseille vielleicht. Vielleicht woanders. Und wie kommen wir dorthin? In Lastwagen, in Zügen, ein paar Strecken zu Fuß. Ah. So viele Menschen fallen auf, wenn sie zusammen unterwegs sind. Woher kommen die Leute? Aus allen DP-Lagern in Deutschland. Werden die Engländer nicht versuchen, uns aufzuhalten? Vermutlich, aber dann kommt ihr nach Zypern. Dort gibt es ein gutes Lager. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis ihr nach Israel einreisen dürft. München, Juli 1958. Otto Kruse hatte einen Schlussstrich gezogen, der quer durch sein Leben ging. Es gab einen Mann vor diesem Strich und einen dahinter. Der Mann, der davor steht, bin ich. Otto Kruse. Der Mann dahinter war der Obersturmbannführer Josef Ranzner. Er besaß eine neue Identität, einen interessanten Beruf, eine schöne Altbauwohnung in zentraler Lage. Er hatte Geld in der Tasche. Er wog längst wieder so viel wie vor der Gefangenschaft. Es geht mir gut. Vor ein paar Monaten hatte er die 19 Jahre jüngere Emma Huber kennengelernt. Schon bald zog Emma von zu Hause aus und zu ihm in die schöne große Altbauwohnung. Sie heirateten im Standesamt und der gläubigen Mutter zuliebe in der 4 Jahre zuvor wieder aufgebauten St. Peterkirche am Rindermarkt mitten in der Münchner Altstadt. 9 Monate später kam Heinrich Kruse zur Welt. In der gesamten Zeit fehlte Otto Kruse nicht einen Tag in seiner Dienststelle. Mit seinem Dienstwagen, einem schwarzen Mercedes-Benz 190, fuhr er morgens Richtung Süden aus München, um seinem interessanten Beruf in der ehemaligen Rudolf-Hess-Siedlung der Nachbargemeinde nachzugehen und kam abends zurück, wo Frau und Kind auf ihn warteten. In unverhofften Momenten, etwa wenn er auf dem Weg zur Arbeit war oder wenn er auf seinem Sofa saß und den Spiegel las, erinnerte er sich an das Gefühl, endgültig über das Leben anderer entscheiden zu können. Von Zeit zu Zeit huschten Bilder einer anderen Frau durch seinen Kopf. Ganz nah. Ganz wehrlos und ergeben. Ganz mein. Dann wurde seine Gattin plötzlich zu jener anderen Frau von damals. Und dann nahm er sie mit einer Energie und Entschlossenheit, die ihn selbst in Erstaunen versetzte. Ein Jahr später kam sein zweites Kind, ein Mädchen, das er Gudrun nannte, zur Welt. Anfang Juli 1947 gingen 500 Menschen in kleinen Gruppen durch Zehlendorf. Der Weg ist kurz. Ihr müsst nur aus dem Tor des Lagers treten. Ein Stück nach links auf der Potsdamer Chaussee gehen, bis zu der Stelle, wo die Kurstraße fast genau nach Norden abgeht. Die Menschen kannten das Gebäude, das rechts an der Kurve stand. Es war die Westschule, die nicht mehr lange so heißen würde. Ihr wisst, das ausgelagerte Veranstaltungszentrum des DP-Lagers Schlachtensee. Die Menschen betraten das Gebäude. 3 große Fenster ließen viel Licht herein. Sie mussten die schweren Vorhänge zuziehen, sobald alle Platz gefunden hatten. Allmählich kehrte Ruhe ein. Peretz stieg auf die Bühne. Er trug einen eleganten, hellgrauen Anzug. Anna sah ihren Mann dort stehen. Ein Held aus Palästina in den Augen der Menschen. Einer, der Leben rettet, nichts dafür verlangt. In 4 Tagen ist es soweit. Wir treten unsere Reise nach Israel an. Wir werden nachts losfahren, um kein Aufsehen zu erregen. Das Schwierigste wird sein, in die amerikanische Zone zu gelangen. Wenn wir das geschafft haben, ist der Rest einfach. Wir fahren innerhalb der amerikanischen Zone nach Süden. Dort gibt es ein DP-Camp für Juden. Es liegt nur ein paar Kilometer von der französischen Zone entfernt. Dort werden wir übernachten. Der Leiter des Camps ist von der Internationalen Flüchtlingsorganisation. Er kooperiert mit uns, er weiß Bescheid. Wir werden dort eine Nacht verbringen, ihr werdet gut essen und euch ausruhen. Der nächste Tag ist ein Samstag, das ist wichtig. Denn dann warten die französischen Grenzer nur darauf, dass der Dienst zu Ende geht und sie ins Wochenende entlassen werden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie dann großzügiger sind als an anderen Tagen. Wir werden also erst am Nachmittag aufbrechen, damit wir abends die Grenzen passieren. Dazu bekommt jeder von euch eine neue Identität. Aaron hier. Aaron Strauß, der in der ersten Reihe saß, erhob sich, damit ihn alle sahen. Aaron hier hat 500 neue Identitäten erstellt, die uns das Hauptquartier in Paris geschickt hat. Am Ende unserer Versammlung wird er sie euch aushändigen. Diese Identitäten müsst ihr bis zum Abfahrtstag auswendig gelernt haben, für den Fall, dass irgendwelche Grenzsoldaten misstrauisch werden. Peretz' Blick fiel auf Anna, die mit Simon auf dem Schoß im Mittelgang saß. Simons Augen beobachteten ihn, ihre Blicke trafen sich. Peretz fühlte etwas Seltsames, eine Art Widerstand. Anna blickte aus dem Fenster und versuchte, Abschied von ihrer alten Heimat zu nehmen. Ich kenne Palmen doch nur aus Büchern. Sie war nicht gefasst auf das Meer, das sie überqueren musste. Sie wusste einzig, dass sie dieses Land nicht wiedersehen und diese Sprache nicht weitersprechen würde. Lübeck, 1. Oktober 1960. Lass uns nach Pöppendorf fahren. Es war ein verregneter Samstag. Lisa und Frau Kramer setzten sich in dem blassgelben Gelenkbus nebeneinander auf eine der Holzbänke. Warum willst du nach Pöppendorf? Der Unterton in der Stimme ihrer Enkelin, das Misstrauen, die Suche nach einer weiteren Lüge, fügten Frau Kramer einen schmerzvollen Stich zu. Sie wollte gleich hier und jetzt alles erzählen. Sie wollte den inneren Widerstand aus dem Fenster werfen und die ganze Wahrheit mit einem Mal vorzeigen. Es ist nicht deine Schuld, Oma, dass ich hier nicht heimisch geworden bin. Das ist nicht deine Schuld. Lange habe ich das gedacht. Ich habe es dir insgeheim vorgeworfen, dass du nur hergekommen bist, um auf deinen Mann zu warten. Und ich habe mich gefragt, wie soll ich hier jemals Wurzeln schlagen, wenn die einzige Verwandte, die mir geblieben ist, eigentlich gar nicht hier sein will. Das tut mir so leid, Lisa. Aber nein, Oma. Es ist doch gar nicht deine Schuld. Nicht? Natürlich nicht. Ich gehöre gar nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher, weil ich eine Jüdin bin. Einige Passagiere wandten sich um. Doch niemand wagte etwas zu sagen. Natürlich gehörst du hierher. Du bist hier aufgewachsen, du kennst doch nichts anderes. Lisa blickte durch das nasse Fenster dorthin, wo die alte Schwartau sich in ihrem tiefen Bett durch Weiden und Felder schlängelte. Wie weit muss ich gehen, um etwas Wahres in mir zu finden? Am Kirchplatz stiegen die beiden Frauen aus. Es hatte aufgehört zu regnen. Sie folgten der Hauptstraße ein Stück nach Norden und bogen dann nach Westen ab. Als sie den Waldhusener Weg erreicht hatten, folgten sie ihm, bis er nur noch ein Waldweg war. Mitten im Wald blieb Frau Kramer plötzlich stehen und zeigte auf eine Schonung junger Fichten. Ja, hier war es. Lisa betrachtete die jungen Bäume. Nichts ist übrig geblieben von dem DP-Lager Pöppendorf. Erzähl mir alles. Wenn du wissen willst, wie wir hierher kamen, dann muss ich dir zuerst erzählen, was geschah, nachdem die Polen uns bei sich aufgenommen hatten. An dem Tag, als deine Mutter starb. Bitte. Am nächsten Morgen, da kamen die Russen auf der Suche nach Deutschen. Alle mussten sich in der Stube versammeln. Ich mit dir auf dem Arm. Einer der Soldaten blieb vor mir stehen und fragte mich etwas. Aber ich habe ihn nur angestarrt und stumm gebetet. Der Soldat wurde wütend. Er wiederholte seine Frage, doch diesmal brüllte er mich aus nächster Nähe an. Aber ich betete weiter und starrte ihn nur an. In diesem Augenblick sagte die älteste Tochter der Polen etwas. Der Kopf des Soldaten fuhr herum. Dann blickte er mich erneut an. Doch diesmal mit einem anderen Gesicht. Es war, als wäre er ausgetauscht worden gegen seinen Zwillingsbruder. Und der Zwillingsbruder hatte Tränen in den Augen und sagte etwas und streichelte mir über die Wange und sagte einen langen Satz, bevor er und die anderen Soldaten gingen. Als sie fort waren, standen die Menschen in der Stube eine Zeit lang bewegungslos da. Dann umarmte die Mutter ihre älteste Tochter und küsste ihr das Gesicht ab. Und der Vater kam auf mich zu. Ich hielt dich fest im Arm, ich hatte Angst, man wollte dich mir fortnehmen. Aber er führte mich zu einem Stuhl, damit ich mich setzen konnte. Dann erklärten sie mir, was ihre älteste Tochter dem Russen gesagt hatte. Was? Sie hat ihm gesagt, ich hätte meine ganze Familie wegen der Deutschen verloren. Und da hat er gesagt, dass er aus Weißrussland ist und die Hälfte seiner Verwandtschaft von den Deutschen ermordet worden ist. Ich habe mich so geschämt für mein Volk. Sie gingen weiter in die Fichtenschonung. Wo war der Eingang? Ich kann es dir nicht genau sagen. Irgendwo hier gab es ein Gatter. Mit nassen Schuhen und nassen Kleidern standen sie in der Schonung und stellten sich vor, dass hier einmal ein Lager für Menschen gewesen war, die sonst nichts mehr hatten. Erzähl weiter, Oma. 2 Tage blieben du und ich bei den Polen. 2 Tage, in denen ich dauernd an Margarita dachte, die immer noch im Schnee saß und schlief. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Die polnische Familie versorgte mich mit warmer Kleidung und Proviant. Ich band dich mir wieder vor die Brust, zog dann das Kleid darüber und den Mantel. Eine Decke schlang ich mir um und schulterte den Leinenrucksack, den uns die Polen mitgaben, und ging dann erneut hinaus in die Kälte. Sie sagten mir, geh dort und dort entlang, dann kommst du zu einem kleinen Bahnhof. Er liegt auf der Strecke nach Frankfurt an der Oder. Wenn du Glück hast, dann kommt ein Zug. Gott sei mit dir. Ich stapfte durch die weiße Landschaft und sah, dass schon viele vorbeigekommen waren. Koffer lagen im Schnee, Menschen lagen im Schnee. Kinderwagen standen am Wegrand mit erfrorenen Babys darin. Manche waren so klein wie du. Ja, am Bahnhof standen schon Tausende in der Kälte. Sie hatten ihren Fußmarsch bis hierher überlebt und warteten verzweifelt auf einen Zug. Dann, nach einer Nacht und einem Tag, geschah wirklich ein Wunder und ein Zug der Reichsbahn fuhr ein. Ein unendlich langer Zug, im Schritttempo ohne anzuhalten, fuhr er durch den Bahnhof. Er war schon voller Menschen. Ein Schreien setzte ein Laufen, Türen wurden aufgerissen, Menschen versuchten während der Fahrt aufzuspringen, die ganze Masse der Flüchtlinge geriet in Bewegung, der Zug aber glitt vorbei. Ich rannte dem Zug hinterher und wieder tauchte aus dem Nichts ein Helfer auf. Eine Hand, die sich mir entgegenstreckte, mich hineinzog in die offene Tür des Zuges. Ein Mann, der mir zunickte und der sofort wieder in der dicht gedrängten Menge verschwand, die sich in den Gängen des Waggons befand. 100 Kilometer, mehr waren es nicht. Aber wir brauchten 2 Tage. Denn sobald das tiefe Brummen der Bomberverbände zu vernehmen war, hielt der Zug und die Menschen flohen in Scharen in den Schnee unter die Bäume. Hatten die Bomber uns passiert, setzte sich der Zug wieder in Bewegung und die Menschen sprangen in aller Eile wieder auf, jeder getrieben von der Angst, zurückzubleiben. Manche schafften es nicht rechtzeitig, aber alle rannten sie so lange hinterher, bis die Unvermeidlichkeit des Schicksals sie einholte, während der Zug kleiner und kleiner wurde. Ja, ist das nicht seltsam? Ich sehe den Zug davonfahren, als wäre ich eine von ihnen. Aber in Wirklichkeit sah ich diese Leute immer kleiner werden. Ja, wir kamen dann in Frankfurt an der Oder an. Dort wurden wir von SS-Leuten mit Maschinenpistolen in der Hand in Empfang genommen. Wir stapften zusammen mit vielen anderen Menschen durch den Schnee. Vor uns ein Hitlerjunge, noch viel zu klein für die Front, aber schon groß genug, um einen Haufen schmutziger Flüchtlinge in ihre Notquartiere zu führen. Es war schon dunkel, als wir durch die zerstörte Stadt stolperten. Aber es war eine unnatürliche Schwärze, die einer verdunkelten Stadt, die hilflos dalag und auf den nächsten Schlag aus der Luft wartete und nichts tun konnte, als die Lichter zu löschen. Auf dem Weg zum Botanischen Garten kam uns eine Gruppe Menschen entgegen. Erst dachte ich, es seien auch Flüchtlinge. Doch es waren lauter Männer, die schweigend vorübergingen. Der Hitlerjunge klärte uns auf, dass es Zwangsarbeiter waren, die zu ihrer Schicht gingen. Ja. Große Teile der Stadt waren evakuiert worden und der Hitlerjunge erklärte mit Stolz in der Stimme, dass wir bald weiterziehen müssten. Denn der Führer hatte Frankfurt-Oder zur Festung erklärt. Dann kamen wir an. Ausgebombte Häuser am Botanischen Garten. Das war unsere Bleibe. Die Stadt war evakuiert, aber voller Menschen, die in zerstörten Gebäuden hausten. Alles Flüchtlinge, Hunderttausende. Nachts lagen wir dicht gedrängt aneinander, um nicht zu erfrieren. Zum Glück hatte ich Milch für dich dabei, doch nur für 2 Tage. Dann kam der Befehl zum Abmarsch. Ein weiterer Zug, die endlose Fahrt nach Westen über Nebenstrecken. Und da, in einem dieser Züge,